Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Juul ist eine E-Zigarette aus den USA, die besonders unter Jugendlichen sehr beliebt ist. Es gibt sie in Geschmacksrichtungen wie Mint, Mango oder Tabak. Aber Juul ist keinesfalls harmlos, aus Los Angeles, Markus Schuler. Erfunden haben Juul zwei Stanford-Studenten aus dem Silicon Valley. Vor knapp 4 Jahren war das. Innerhalb kürzester Zeit ist die E-Zigarette, die aussieht wie ein langer USB-Stick, zum Verkaufsschlager auf amerikanischen Schulhöfen geworden. Marktanteil in den USA 72%. Juul ist die beliebteste E-Zigarette, sagt diese Verkäuferin in San Francisco. Die verkaufen sich quasi wie von selbst. Juuls are the one of the most popular products that we sell here. It's one of those products that just flies off the shelf. Nur wenige Meter weiter befindet sich die Firmenzentrale von Juul. Vor einem Monat ist der Marlboro-Konzern bei dem Startup eingestiegen. Jetzt ist das Unternehmen rund 38 Milliarden Dollar wert. Firmen-Co-Gründer James Monsees gibt sich gerne unschuldig. Seine Mission? Weltweit 1 Milliarde Raucher vor den tödlichen Folgen des Tabakrauchens schützen und sie zum Umstieg auf die E-Zigarette bewegen. Zigarettenrauchen tötet die Hälfte aller Menschen, die Langzeitraucher sind. Unsere Idee war es von Anfang an, ein Unternehmen zu gründen, das die Tabakzigarette obsolet macht. Mit Juul haben wir das geschafft. Juul ist aber besonders bei Jugendlichen beliebt, weil der nikotinhaltige USB-Stick nicht nur schick aussieht, sondern wahlweise nach Vanille, Mango oder Minze schmeckt. Auch wenn in Juul nicht alle Giftstoffe einer Zigarette drin sind, enthält eine Kapsel in den USA rund 50 Milligramm Nikotin. Ungeübte Raucher kriegen davon einen regelrechten Nikotinschock, sagt Professor Stanton Glantz von der Universität von San Francisco. Zwar sei das Nikotin nicht krebserregend, aber es geht mit Krebszellen eine Verbindung ein und verschlimmert den Krebs. Es stimuliert unser Nervensystem und hat den Langzeiteffekt, dass es unseren Blutkreislauf schädigt und zu Herzerkrankungen führt. Nikotin schädigt den Körper in vielerlei Hinsicht. Es macht ihn nicht nur abhängig. In Europa sind die Juul-Kapseln nur mit 20 Milligramm Nikotin befüllt, aber selbst mit denen kann sich schnell eine Abhängigkeit einstellen. Die oberste Gesundheitsbehörde in den USA, FDA, hatte Juul bereits im September abgemahnt. Daraufhin nahm das Unternehmen alle Geschmacksrichtungen aus den Geschäften, außer Tabak und Minze. Zwar bekommt man die Kapseln mit Fruchtgeschmack nicht mehr im Laden, dafür jetzt aber online mit Altersnachweis. Auf US-Schulhöfen blüht übrigens der Schwarzhandel weiter. Ältere Schüler versorgen die Jüngeren.